Und jetzt viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Mein Name ist René. Und mein Name ist Stefan. Entschuldigung, ja. Ich esse noch. Lass dir schmecken, Stefan. Süßigkeiten von René. Herzlich willkommen. Damit steht auch der Ort schon fest. Was? Wo wir aufzeichnen. Süßigkeiten von René. Ach, wir sind bei René, meinst du damit? Genau, wir sitzen. Wir wollten eigentlich irgendwo hingehen. Wir wollten woanders essen gehen, ne? Aber René ist leider erst so spät von der Party zurück. Ja, ich bin noch ein bisschen fertig, muss ich sagen. Genau. Ja. Erzähl, wo warst du? Ich war auf der Hochzeit meiner Mutter. Ah, und? War schön? Ja, wie so eine Hochzeit halt ist. Und hat sie ja gesagt? Ja, natürlich. Nee, so natürlich ist es nicht. Man kann ja Muffensausen kriegen. Also ich glaube nicht, dass Leute zum Standesamt gehen, den Termin wahrnehmen und letztendlich nein da. Kann ich mir nicht vorstellen. Die wahrscheinlich, ich meine, das ist die Braut, die sie nicht traut. Das ist alles Filmkram. Ach so, in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich kenne mich nicht aus mit Hochzeiten. Also ich glaube, Julia war noch bei keiner einzigen Hochzeit und sie war bei sehr vielen Hochzeiten. Noch bei keiner Hochzeit, wo nein gesagt wurde. Das sieht so aus. Sind das die Pillen von deiner... Die sind so klein hier. Das sind kleine Smarties, Kindersmarties. Ach so. Ja. Nee, und auf jeden Fall, ja, sie hat ja gesagt. Hat sie. Und die Familie ist viel größer geworden. Ich habe jetzt ganz viele neue Familienmitglieder. Hast du neue Freunde? Sozusagen. Es ist ja immer so, Familie kann man sich nicht aussuchen, ne? Da ist was Wahres dran, das unterstreibe ich 50 Mal. Ja, und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Also die 36 Leute. Es hätte schlimmer kommen können. Und was lustig war, die, was denn? Ich möchte gerne ein Foto senden. Julia ist jetzt auch da. Ich möchte dir gerne ein Foto senden, damit wir uns kennenlernen können und simsen. Ist das okay? Ja, was denn das? Kennst du die? Nein, keine Ahnung. Ja, das ist Spam. Ja, so. Logisch. Handyspam. Ja. Jetzt haben wir das auch. Schön, da gibt es sogar einen Beitrag jetzt, zu. Das war mein übrigens, erster Handyspam. Das war übrigens jetzt Live-Spam gerade. Ne? Ich mache das jetzt ganz oft. Wir wir versuchen ja gerade unsere Geschäfte, unsere Sendung zu machen. Na gib mal her, wir antworten da einfach mal und gucken mal. Und Julia spammt hier rein. Ja, genau. So, ich hoffe, ihr habt einen Spam-Filter. Ja, aber... Es geht jetzt ganz normal weiter. Nee, auf jeden Fall, ja. Was ganz lustig war, der neue Teil der Familie, den ich kennengelernt habe jetzt, der hat sich auf der Hochzeitsparty vorgestellt. Also da haben 5 Leute sich nach vorne gestellt und haben quasi vor allen Gästen eine Statistik über die bestehenden Familienmitglieder, wie viele das sind, wie die alle heißen und so. Ja, ist doch schön, so lernt man sich. Also für mich war es gut, ich konnte mich zurücklehnen und konnte halt zuhören und habe so jetzt auf die Art und Weise Familie kennengelernt. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Als wenn du jeden einzeln so durchgehst, dann hast du gar keinen Überblick mehr. War ein Tipp gemacht. Also sehr sympathisch, meinst du? Ja, doch schon. Na, Mensch. Dann wollen wir hoffen, dass es eine lange und ewig haltende Ehe wird. Ja, meine Mutter ist ja schon recht alt, also von daher. Es ist makaber jetzt. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Eine lustige Sache ist noch passiert. Meine Mutter ist zwar schon sehr alt, aber sieht halt noch recht jung aus. Der DJ kam zu mir und meiner Mutter an und wollte uns beiden gratulieren. Und dann hat der DJ auch gesagt, ja, dann wünsche ich euch noch viele Kinder. Also jetzt nicht mehr meine Mutter, das hat sich dann aufgelöst. Dann haben wir ihm dann mitgeteilt, dass wir nicht Mann und Frau, sondern Sohn und Mutter sind. Mutter sind. Und dann hat er halt meiner Mutter und ihrem Mann noch viele Kinder gewünscht. Wäre bei dem Alter vielleicht auch nicht mehr so. Es gibt so, denk an Sarah Connor. Ach stimmt, ja. Die ist sogar noch älter, Sarah Connors Mutter, als meine Leute. Ist sie schon über 50? Keine Ahnung. Ah, die hat nochmal ordentlich Kohle gemacht. Ja. Na. Nein, aber das muss ja nicht sein. Und kriegt auch noch mehr Kindergeld. Obwohl für Sarah Connor kriegt die bestimmt kein Kindergeld mehr. Da sage ich jetzt nichts. Wäre vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Habe ich das jetzt gesagt? Den muss ich mir nochmal anhören. Den Witz habe ich jetzt nicht verstanden. Also, okay. Ja. So ist es mit den Hochzeiten. So war das. Und aus diesem Grund, also wir sind, wir haben dort übernachtet, war ein schönes Hotel in Schöneiche. In Schöneiche, bei Berlin, bei Schöneiche, so, sagen genau. Die Schöneiche immer. Und ja, wir hatten halt dort übernachtet, heute noch gefrühstückt und dann ging es auch schon nach Hause. Wir haben schnell noch Fotos gemacht von mir. zu Hause. Von dir? Ja, weil ich gerade ordentliche Klamotten an hatte und rasiert war. Und ja, wir hatten ja im Vorfeld die Diskussion, was ziehst du an? Ich habe dir ja vorgeschlagen, zieh eine Jeans an. Ja. Aber das hast du kategorisch abgelehnt. Um Gottes Willen. Nee. Also ich habe schon... Also einen schicken, hast du extra gekauft? Nein. Gefunden. Oder hier in dem, da steht doch so ein Container. Von der Jugendweihe. Mein Jugendweihe-Anzug hat gepasst. Warte, hast zwar kaum Luft gekriegt, aber... War ein bisschen kürzer, aber hat gepasst. Nee, ich hatte noch einen, weil ich letztes Jahr bei einer... Also einen richtigen Anzug. Bei einer goldenen oder silbernen Hochzeit war. Eine silberne Hochzeit, glaube ich. Mhm. Eine goldene. Julia korrigiert. Und es gibt auch einen Blogbeitrag dazu. Ein Glück, dass du Julia hast, ey. Ja. Du würdest so viel falsch erzählen. Ach ja, wir waren auf einer goldenen Hochzeit. Stefan, das schneiden wir dann raus. Ja, falls er das gerade nicht hört. Julia hat gesagt, ihre Oma hört auf dem Blogcast. Genau. Ja, war eine goldene Hochzeit. Da hatte ich halt diesen Anzug schon und ein Jackett hatten wir noch nachträglich gekauft für einen Kundentermin. Ja. 50. Genau, also braucht ihr nicht neu kaufen. Und jetzt habe ich auch einen für die eigene Hochzeit. Nein. Nein, haben wir. Nein, sagt ja. Da ziehst du Jeans an, dann. Okay. Nee, und auf jeden Fall hat man dann halt noch schnell Fotos gemacht für einen Ausweis und mal so, damit man mal was hat. Damit man dich mal anders kennenlernt wahrscheinlich. Genau. Seriös. Ja, und dann mussten wir auch gleich wieder los. Leo hat ja Geburtstag am Montag, also sprich, jetzt wenn der Podcast rauskommt, hatte er schon. Genau. Und da muss man noch ein paar Erledigungen tun. Ja, und jetzt sitze ich das erste Mal so ein bisschen ruhig hier irgendwie vor mir her. Mhm. Und dann stehst du auf der Matte. Das war aber so geplant. Ja. Du jetzt nicht so, als ob ich völlig überraschend... Ich habe mich überschätzt. Überschätzt? Ja, also ich hätte gedacht, das wird unproblematisch, dass ich dann auch in die Düst komme. Aber nee. Ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, um es mal so zu sagen. Ja, ich bin schon jenseits der 20, genau. Definitiv. Du, bei dir ist schon die 3 vorne. Hm. Traurig, ne? Hm. Aber die erste 3 vorne. Na, ein Glück. Ja, mit 30 geht's auch bergab, oder? Nee, überhaupt nicht. Stefan. Hört er sich gerade anders an. Ja. Oh, alles so stressig. So viel zum Vorgespräch. Ja, so. Was wollten wir eigentlich erzählen? Ja, du hattest eine schöne Themenliste, weil du wolltest mal richtig Dampf ablassen heute. Wir lassen jetzt mal die Hochzeit hinter uns. Ja. Weil sollen die zwei jetzt ihr Glück genießen? Ach, warte mal, nee, zur Hochzeit fällt mir nur eins ein. Ja, Bezug zum Blog. Hast du Maite, Werbung gemacht für den Blog? Maite hat auch, macht auch viele Hochzeiten. Ups. Die tanzt auch auf vielen Hochzeiten, genau. Die, spielt, aber musikalisch. Spielt Geige. Ja. Hm? Ich weiß gar nicht, ob man Maite buchen kann. Ob sie das noch so aktiv macht, ich weiß gar nicht. Also sie spielt auf jeden Fall noch auf Hochzeiten, würde ich sagen. Also wer Interesse hat, der kann einfach mal anfragen. Genau. Aber wir wollten heute uns mal den Medien widmen. Hm. Oder viel, ein spannendes Thema. Ja, ich weiß aber auch, dass viele Leute gar keinen Fernseher haben. Also viele Leute, die ich kenne, die haben keinen Fernseher oder gucken keinen Fernsehen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber es konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber gibt's wirklich. Ich habe es auch durch geschickte Testfragen gemerkt, dass die Leute, wenn du dann sagst RTL, dann sagen die, was soll denn das jetzt sein? Ja, nee, ja, also das haben die studiert, weil die denken, da kommt mal einer von der GEZ. Ja, nee, das habe ich denen eigentlich klar gemacht, dass ich mit der GEZ nichts am Hut habe. Auf jeden Fall, es gibt halt auch Leute, die vielleicht in diesem Thema sich jetzt nicht so auskennen und die können einfach mal zuhören und vielleicht... Lernen sie die Welt kennen und wollen sich ja auch einen Fernseher kaufen. Also bitte, schieß los. Ja, und zwar, was ich so rausgesucht habe, oder besser gesagt, ich habe so ein paar Fakten der letzten Wochen, auf die ich gestoßen bin, einfach mal kurz notiert, würde dir die mal an den Kopf werfen und dann können wir ja auch vom Medium Fernsehen weg darüber sprechen, ja. Ja, dann schieß mal los mit deinem Potpourri von Nachrichten. Genau, da haben wir zum Beispiel Probleme für Stefan Raab in den letzten Wochen gehabt. Und zwar soll der laut NDR 568.000 Euro bezahlen, weil er Filmausschnitte gezeigt hat aus dem, oder Sendungsausschnitte, macht ne, aus dem NDR. Neuerdings, ja. Ja. Das war jetzt ein bisschen ironisch von dem Moment, ne? Also letztendlich haben sie sich kam es da im Vergleich, 130.000 Euro muss er wohl bezahlen, ja. Nicht schlecht. Und für die Leute, die jetzt TV Total nicht kennen, also es ist wirklich so, da werden aus Sendungen sämtlicher Fernsehsender kurze Ausschnitte gezeigt, die halt etwas Lustiges in sich haben oder es wird was Lustiges draus gemacht. und dem sie NDR. Sie ist ursprünglich mal Sepping. Richtig, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich, ne? Das ist doch eigentlich das Todesurteil für Sepping. Ja, Sepping gibt es ja in der Form nicht mehr. Also es werden aber keine neuen Folgen mehr produziert. Ja, aber es gibt ähnliche Programmformate, bei denen Ausschnitte aus. Ja, natürlich. Und das ist jetzt mit diesem Urteil dann ja nicht mehr möglich. Kalkofes Mattscheibe zum Beispiel habe ich neulich gesehen. Der steckt, glaube ich, hinter Sepping auch. Ja, und Kalkofes Mattscheibe läuft ja aktuell auch im Fernsehen? Es gibt wohl wieder neue Folgen, ne? Das ja, das heißt, dass er da, die laufen, ich weiß nicht, ob es die neuen Folgen sind, die jetzt immer dienstags nach Dr. Psycho laufen. Ja, nee, aber wie ist denn das? Also letztendlich ist sowas jetzt verboten, Filmausschnitte zu zeigen. Vielleicht kommt es auch nur auf den Fall drauf an, dass es jetzt für diesen Fall so war. Warum, also wenn man Raab heißt und Filmausschnitte zeigt? Ich kann es dir nicht erklären. Also ich finde es komisch. Also ich muss sagen, ich kann es nicht befürworten. Im Gegensatz zu Harald Schmidt zum Beispiel, der sagt ja immer, dass er keine Rechte dafür kriegt hat. Der würde auch gerne manchmal... Der zeigt nie welche, das hat mich immer gewundert. Der zeigt auch welche und dann sagt er ja immer, dass sie quasi die Erlaubnis gekriegt haben. Also der betont es dann meistens auch. Das ist aber komisch. Wie ist das mit dem Radio? Was gesendet wurde, wurde gesendet. Das ist doch... Ja, ist es frei zugänglich? Ich glaube, in dem Gerichtsurteil ging es auch darum, dass es wohl ein eigener... Also, deine eigene Kreation ist sozusagen, ne, wenn du so einen Bericht machst. Ja gut, aber deshalb er nimmt ja nur Zitatrecht. Was ist mit Zitatrecht? Ja, Auslegungssache. Ja, aber so kurz wie die Ausschnitte sind, dürfte das doch dem Zitatrecht... Er kann sich doch darüber lustig machen. Genau. Zitatrecht wäre ja ein Entschärfungskriterium. Und das nächste wäre Satire. Satire? Ja, das ist dann eine Definitionsfrage wahrscheinlich. Also ich glaube, bei GEMA-pflichtiger Musik ist glaube ich so, wenn man die Ach, quasi Takte verarscht, wenn man die verarscht oder die auf die Schippe nimmt, darf man es bringen, weil es dann ein eigenes eine Satire ist. Ja, ich weiß aber nicht genau, wie es da ist. Also ich kenne mich nicht aus, dann müssen wir mal einen anderen. Ich kenne mich auch nicht aus. Ja. Auf jeden Fall, halt mal fest, Stefan Raab muss jetzt vorsichtiger sein. Ja, wenn das dich die Kreativität... Der ist ja jetzt eh in der Sommerpause, glaube ich. Wobei ich gehört habe, dass er jetzt ja eh immer sehr spät kommen soll. Kriegt er jetzt den 23 Uhr noch was Sendeplatz? Ja. Wer guckt das dann schon? Das waren die Probleme bei ProSieben. Ja. Aber es gibt auch Probleme bei den Öffentlich-Rechtlichen. Angefangen hat alles zur EM. Mit der Fußball-EM. Hm? Mit der Deutschlandflagge. Ja. Die ja Sag nochmal, welche Farben die hat. Welche, die in dem falschen Ding hatte? Nein, die richtigen. Die richtigen sind schwarz, rot, gelb. Nee, Gold ist ja keine Farbe. Von eigentlich Gold, ne? Aber die Deutschlandflagge wird dann nie richtig dargestellt, ne? Wenn schwarz, rot, gold ist ja eigentlich die richtige Flagge. Man gelb. Aber Gold ist ja keine druckbare Farbe. Richtig. Ich habe selten gesehen, die Deutschlandflagge ja, die ist ja, in richtiger auch nicht Farbe. Gold. Das soll, na, warum heißt die schwarz, rot, gold? Das wäre mal interessant. Ja. Aber eigentlich nicht ist die Eiergelb. Farbe schwarz, rot, gelb. Ja. Eigelb. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie man daraus was Falsches machen kann. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und das finde ich okay, wenn das personelle Folgen hatte. Ja, das hat ja nur personelle Folgen, weil es mehrfach passiert ist. Mit der Deutschlandflagge ist mehrfach passiert? Nein. Ja, okay, kommen wir zum nächsten. Genau. Das hat der noch keine Fall. Folgen. Der nächste. Also das ist für mich eine Sache. Also Deutschlandflagge falsch. Tut mir leid, der sollte nicht bei der ARD arbeiten. Echt, was? Die ARD hatten, ja, aber die ARD hat einen Bildungsauftrag. Ja, öffentlich-rechtlich. Ja, und dann, also so, das kann nicht sein. Dann das nächste Mal die Amerika-Flagge. Hatten wir in der letzten Sendung schon? Ja, gut, das finde ich, da waren Streifen zu mir, meine Güte. Ich glaube, das ist keinem aufgefallen. Ja, finde ich auch nicht so tragisch. Deutschlandflagge gefällt da schon eher auf. Ja, finde ich auch nicht so tragisch, aber ich denke, es wäre auch nicht aufgefallen, wenn nicht schon das Problem mit der Deutschlandflagge vorher, weil dann guckt man natürlich genauer. Das ist immer so ein Trend jetzt, ne? Wenn einmal so ein Thema ist, dann springen ist plötzlich alle auf, überall. Dann springen alle auf, ja. Genau. Ja, also wie gesagt, die Flagge der USA, das finde ich jetzt nicht so tragisch, war nicht korrekt. Finde ich gut, dass man es dann im Nachhinein über die Medien erfahren hat, wie sie richtig auszusehen genau. hat. Nicht, dass die alle hingehen, ey, du hast du gestern an den Tagesthemen, das war doch nicht die Flagge, oder? Oder Schüler, weißt du, die Flagge die in einem Multiple-Choice-Test, die für richtige Flagge aussuchen müssen und sagen, ja, so habe ich sie doch in der ARD gesehen. Ich habe gestern noch die Tagesthemen geguckt. Genau. Auf TM3. Ach nee, Quatsch, wie heißt der jetzt? Neun Live. Neun Live, genau. Und dann gab es im ZDF, im Heute-Journal, einen Rechtschreibfehler. Ja, und da wird es richtig lächerlich, weil das war ein Buchstabendreher. Nein, da fehlt ein Buchstabe. Okay, aber klassischer Tippfehler. Wie er mir auch täglich passiert am Rechner. Richtig. Und Dann, um das gleich mal noch mit drauf, bevor ich das bewerten möchte, diesen Tippfehler, drauf zu, nachzulegen, ein falsches Datum, was eingeblendet wurde. Stimmt. Irgendwie bei Nachrichten, ne? Und auch das ist, jetzt mal aus Fernsicht gesprochen, da ich zufällig an diesem Arbeitsplatz gearbeitet habe, der für die Schrifteinblendung zuständig ist. Und da kann ich nur gestehen, dass das selbst mir passiert ist. Und es ist nun mal so, wenn du eine stressige Live-Sendung hast, da muss die Schrift innerhalb kürzester Zeit geschrieben werden. Und das sind einige Schriften. Man kann ja mal die Einblendung bei einer Live-Sendung zählen. Und da passiert sowas halt, ne? Mhm. Und letztendlich ist die Philosophie, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat heutzutage, früher war sie so, wenn ein Fehler passiert, ist erstmal scheiße, weil das ist natürlich, schlägt sich natürlich auch auf die Kompetenz des, der Sendung nieder, aber es ist passiert und sowas versendet sich. Letztendlich geht es darüber, Informationen rüberzubringen und die werden nicht durch eine Texteinblendung rübergebracht. Also, dass da so ein Fehler passiert, das hat nichts damit zu tun, dass einer nicht weiß, wie geschrieben wird oder das vielleicht sogar mit Absicht macht. Es liegt einfach daran, dass es ein stressiger Alltag ist und man kann sich ja mal so ein Mitarbeiter, der eben an dieser Stelle sitzt und diese Schriften schreibt, kann man sich ja mal angucken, was er noch zu tun hat. Und dann ist nicht bei der einen Sendung und der hat auch keine Stunde Vorbereitungszeit, sondern da kommt Live-Sendung hinter Live-Sendung hinter Live-Sendung. Und wenn man auf anderen Sendern, sollte man einfach mal eine Live-Sendung, die Einblendung sich angucken. Es wird einem auffallen, dass eben Schriftfehler drin sind. Es wird einem auffallen, dass Namen sogar an der falschen Stelle eingeblendet werden. Und all so eine Geschichten. Und deswegen ist es jetzt absolut lächerlich, dass man über sowas berichtet, weil das ist absolut nichts Neues. Ja. Jetzt hast du eine Lanze für deine Kollegen gebrochen. Ja. Nee, genau. Ja, ist halt so. Ne? Ist halt so. Passiert halt. Da können wir ja mal anfangen, die Druckfehler in der Zeitung zu zählen. Ah, da gibt es auch viele. Ja, und ich denke auch. Aber das ist doch alles nur wegen dem Sommer. Ne? Informelle. Es gibt keine Themen. Das denke ich auch. Man versucht da auf ein Thema aufzuspringen. Letztendlich muss der Zeitungsredakteur oder der Online-Redakteur oder wer auch immer sich da eine Stunde jetzt vor den Fernseher gesetzt hat und so einen Fehler entdeckt hat. Hm. Da finde ich das übrigens wenig. Wenn das jetzt wirklich nur diese zwei Dinger waren innerhalb der letzten Woche, muss ich sagen, erstaunliche Leistung. Also dann muss ich sagen, das finde ich schon sehr gut. Und dann gab es noch im Privatfernsehen einen groben Fehler. Ach ja, das hast du mir vorhin gerade erzählt. Frauentausch, erzähl mal. Frauentausch, das guckst du doch immer. Und da gab es wohl eine Grafik, wo... Vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Frauentausch ist. Probier's ganz kurz. Da werden quasi Mütter ausgetauscht und das Fernsehen ist dabei. Die kommen in eine andere Familie? Genau, die tauschen quasi, die wechseln aus. Die Familie. Genau. Ja, und da gab es wohl ein Fauxpas, weil dort wird auf einer Karte immer gezeigt, wo die Frauen jetzt quasi wohnen, wo die getauscht wurden. Mhm. Und da ging es wohl um die Stadt Wien, die östlich von Deutschland, südöstlich von Deutschland hingesetzt wurde quasi. Ist vielleicht vielen gar nicht aufgefallen. Ich meine, ja. PISA-Test sagt's ja. Aber Wien gehört nun mal nicht in Osten. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Da sage ich wiederum, die Produktion dieser Sendung, das ist keine Live-Sendung, ne, sondern das wird vorproduziert. Und da finde ich es wiederum nicht in Ordnung, weil da ist genügend Zeit, um sowas zu recherchieren. Und normalerweise wird ja auch gegengeguckt, oder? Mit Sicherheit. Also ich denke mal, der verantwortliche Redakteur, also es ist ja so, der Redakteur, der bekommt ein Sendekonzept und soll das umsetzen. Er kriegt dann seine Kameramänner mit, denkt sich halt aus, organisiert das alles. Oder der Produzent ist dann auch nochmal mit bei, wenn kommt drauf an, wie teuer diese Sendung produziert wird. Ja, und dann gibt er das ganze Kameramaterial meist in die Produktion. Die schneiden das, wenn er es nicht sogar selber macht. Mhm. Ja. Und dann beauftragt er eben auch die benötigten Grafiken und die benötigten Einblendungen. Und dann wird das alles zusammengestrickt. Mhm. Und dann sollte eigentlich schon der Stolz eines Redakteurs das auch fordern, dass er sich die Sendung komplett anschaut. Und davon gehe ich auch aus, dass er das macht. Ja, hat er es nicht mitgekriegt. Ja, ich denke auch, dass es nicht mitgekriegt hat. Weil letztendlich gibt es ja dann dein Werk ab. Man kann ja mal einen Abspann lesen, da steht ja im Prinzip alles drin, ja, wer für die Sendung verantwortlich ist. Naja, aber Fehler passieren halt. Ja, passiert halt eben. Das ist jetzt absolut kein Beinbruch. Also da halt so eine große Nummer draus zu machen. Also ich glaube, da gibt es genügend andere Themen, wo sich so ein Journalist mal hinterklemmen sollte, statt sich eben mit so einem Lappalien auseinanderzusetzen. Hm. Ja. Ja, so ist das. Aber sonst hätten wir heute kein Thema. Richtig. Und bevor uns die Themen ausgehen, spielen wir mal Musik, würde ich sagen. Ja. Gut. Wir brauchen mal eine Verschnaufpause. Und René hat wie immer einen Song rausgesucht. Und der heißt, das könnt ihr in den Shownotes lesen. day when I do everything I always say I won't. Just when things were riding fine, I lose sight of the line between do and don't. If I'm gonna make a mistake, it's gonna be big. Why sip it if I can drink it down? Why hold it if I can pass it around and around and around and around? So, wir sind zurück. Wir haben gerade festgestellt, dass wir schon einen ziemlich langen ersten Teil haben. Ja. Deswegen machen wir gleich weiter. Aber wir haben schon das Live-Feedback bekommen. Ja, das genau, ist nicht wir haben langweilig Live-Feedback ist. Bekommen. Ja, dann lass uns einfach weitermachen. Ja, ich hatte doch vor einiger Zeit mal berichtet von einem Fotoauftrag, den ich, wo ich Julia begleiten durfte. Eine Hochzeit. Ah ja. Jetzt habe ich das Thema schon wieder, siehst du? Hast du bestimmt noch die Beitragsergebung. Nee, die werden wir aber verlinken in den Shownotes. Und zwar ging es um eine Hochzeit, wo der Weddingplaner Frank ich erinnere mich, aufgetaucht Frankie ist. Frankie Boy. Ne? Ja, Julia, der übrigens sehr sympathisch ist, weil ich habe ihn mal bei Kurt Krömer gesehen. Ach so? Und da ist er mir sehr sympathisch. Also Julia und ich haben auch eine Weile mit ihm gesprochen. Auf dem Weg vom Schloss in ja die lustig. Kirche haben wir uns mit ihm unterhalten. Ja gut, er hat jetzt keine Witze gerissen. Wir hatten so ein bisschen gequatscht, halt über fachlichen Kram. Ne? Also er versteht Humor auf jeden Fall. Ja, nee, und das rettet ihn jetzt aber auch nicht. Denn Frank, was seine Show auf ProSieben angeht. Seine Show war ein absolutes Desaster, quotentechnisch gesehen. Hm. Ja, und letztendlich ist es nun mal so, dass die Zuschauer über die Quote entscheiden. Beruflichen Erfolg und Misserfolg bestimmen. Außer bei dir. So, und falls ihr hier euch über den Lärm wundert. Wir sind unsere Zuhörer. Wir sind hier in Hellersdorf, in einer gefährlichen Gegend. Nein, heute ist ja irgendein Fest. Hier ist immer ein Fest. Mal. Ja, das habe ich auch festgestellt. Jedes Wochenende. Ja, was soll ich dazu erzählen? Da weiß ich nicht, das sind helle Mitte. Ja, also das kriegt man halt bis hier mit. Ja, ja, und nachher zwischen der Feuerwehr. Mhm. Du kannst es ja von dir aus gut sehen. Auch von zu Hause. Ja, jetzt hast du uns aus dem Thema gebracht. Also, Frank Martin. Ja, abgehakt. Ja, auch weg. Bei ProSieben. Nicht mehr bei ProSieben. Weg. Genau. Hat aber Julia für einen zu einem Fernsehauftritt verholfen. Ja. Habe ich mir auch angeguckt. Ja. Julia, also wer Julia bei der Arbeit sehen will, der muss darauf hoffen, dass irgendwann mal wieder so eine. Im Nachtprogramm vielleicht. Ja. So um 3 Uhr oder so. Genau. Also Frank Mathé ist weg vom Fenster. Erstmal aus dem Nachtprogramm. Bald wieder im Fernsehen sind Sonja und Dirk. Ja. Mit einer Show. Die schlanke Blonde und der kleine Dicke. Die Show heißt die Sonja und Dirk Show. So ungefähr. Weißt du schon was über das Konzept? Nein, aber es ist wohl ein nach einem amerikanischen Vorbild, glaube ich. Ah, okay, dann könnte es möglicherweise nicht schlecht werden. Also unterhaltsam zumindest, ja. Gut, muss man also sehen. Da sind noch keine Details dort. Aber wir erleben die zwei auch wieder im Dschungel. Ja, im nächsten Fernsehjahr. Ich schätze mal Anfang des nächsten Jahres, würde ich schätzen. Ich bin schon gespannt, wer das Geld braucht und dorthin geht. Ja, gut, war jetzt wieder eine Staffel DSDS, da werden wir bestimmt wieder einige da rein müssen. Ja. Ich fand zum Beispiel in der letzten Staffel den Ross sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Also schade ist nur, dass die Sendung halt immer irgendwie eine halbe Stunde geht und dann 2 Minuten davon sehr unterhaltsam sind, wenn Ross da rumhüpft. Ja. Der hat aber jetzt auch eine eigene Show. Bei RTL. Comedy Zoo. Zusammen mit Gina Lisa. Mit dem Topmodel. Topmodel. Da, war das nicht die, wo es jetzt auch ein Sexvideo von gibt? Von ihr? Hm? Bei YouTube? Nein. Nee? Nee, ich weiß nicht wo. Aber irgendwie ist sie jetzt wohl. Mit der anderen Blonden. Sexstar. Keine Ahnung. Das habe ich heute gelesen in einer großen deutschen Boulevardzeitung. Ja, ich kenne die. Weiße Buchstaben auf rotem Hintergrund. Die komplette Zeitung sollte so gedruckt sein. 4 Buchstaben. Ja, aber bei Gina Lisa fällt mir gerade ein. Ich habe einen Artikel gelesen über Topmodels und im Stern. Und da stand, dass es letztendlich wohl bei diesem Sendekonzept hier in Deutschland gar nicht darum geht, die als Models rauszubringen, weil die gar nicht die Möglichkeiten dazu haben, aus den Topmodels zu machen, sondern da geht es eigentlich nur darum, die letzten 19 Mädchen werden vertraglich gebunden. Mhm. In dem Artikel stand das Wort Knebelvertrag. Ja, In welchem Zusammenhang kann ich weiter nicht bewerten? Ja, nee, kann ich, man weiß es ja nicht, ne? Ja. Und auf jeden Fall, die letzten 19 Mädchen sind eben dann an die Firma die da Heidi gebunden Klum, wahrscheinlich. Heidi Klum GmbH. Genau. Hm? Gebunden. Ja, damit sie nicht in andere Organisationen. Müssen wohl Geld abgeben. Und ich glaube, da stand etwas von 40% müssen die abführen. Mhm. Und da haben sich wohl andere Agenturen schon aufgeregt, weil sie gesagt haben, nee, 20% sind eigentlich schon viel und normal. Ja, also letztendlich verdienen die Produzenten, und so wird es auch bei DSDS und sämtlichen anderen Castingshows sein, verdienen die an den Leuten, die sie da, deren Image sie quasi aufbauen. Ne? Die bauen eine Medienpräsenz auf und verdienen dann an dem Rest, was die mittels ihrer Medienpräsenz reinholen. Willst du auch was? Wieso? Julia nimmt doch gerade mein Glas, da brauchst du dir doch nichts anbieten. Ich bin ja höflich, vielleicht schenke ich ihr noch mal. Willst du dir das hingießen? Na, wenn sie jetzt ihr Glas wieder abstellt. Ja. Siehste. So viel also zu den Hintergründen von Castingshows. Bitteschön. Na, letztendlich scheint es nur darum zu gehen, ein Image aufzubauen, also eine Person hochzuziehen, in die Öffentlichkeit zu bringen und dann mit dieser Medienpräsenz Geld zu verdienen. Richtig. Ja, und da brauchst du, glaube ich, ein paar mehr Leute, weil ich denke mal, so einen hohen Marktwert werden die auch nicht haben. Auf jeden Fall wird es sehr unterhaltsam werden, denke ich, wenn Ross, der ja auch aus einer Castingshow kommt, ja, aus Popstars, was ja auch bald wieder läuft. Richtig. Im Prinzip kannst du durch jeden Sender schalten und hast Castingshows ohne Ende, ne? Ja. DSDS wird auch schon wieder gecastet. Stimmt, und Big Brother, 9. Staffel, ist auch schon im... Ja. In der Produktion, ne? So ist es. Nee, Quatsch, im Gespräch. Nicht in der Produktion? Ja, im Gespräch. Naja, nicht im Gespräch, die gibt's auf jeden Fall. Naja, okay, also laufen die Castings da auch bald an. Wollen wir dich da hinschicken? Ach, nö. Nee? Nö. Na, mal so. Muss ich sagen. Ist ja nicht mehr 100 Tage, das waren ja viel mehr, jetzt über 200, glaube ich, ne? Also, wenn es eine halbe Woche oder? Ist, ja, muss ich gucken, ob ich mir mal Urlaub nehmen kann, aber ansonsten habe ich da überhaupt kein Interesse dran. Ich muss auch sagen, die Sendung interessiert mich auch so gar nicht mehr. Nicht die letzte. Ja, ich habe die letzte Folge auch überhaupt nicht, also... Am Anfang hast du es aber mehr verfolgt wahrscheinlich. Ganz wo es rauskam, wo es neu ist. Weil neue Sendekonzepte sind natürlich immer interessant. Dann schaut man sich gerne an, vielleicht ist ja was Gutes bei. Aber war anscheinend nicht. Nee, jetzt so nach dem achten Mal hat man dann irgendwann auch kein Interesse mehr dran, weil... Ja, man überguckt sich das wahrscheinlich irgendwann. Genau. Ist dann wie bei DSDS. Ja, genau, DSDS. Die sollen ja 100.000 Euro Strafe zahlen. Weil sie gegen das Jugendmedienschutzgesetz verstoßen haben. Was haben sie gemacht? Wir haben ihre Meinung gesagt. Ja, geht's um die Sache, ja? Das, ich denke schon, ja. Oh, wenn die das nicht mehr dürfen, dann brauchen sie die SDS gar nicht mehr bringen. Eigentlich ich nicht, glaube, das ist Todesurteil. Ja, das ist ein... Nee, das ist ja in der nächsten Tag, ist es so, ja, du hast uns halt nicht gefallen, du kannst nach Hause gehen. Ja. Oder die sagen einfach nur ja oder nein. Hm. Daumen hoch, Daumen, die sagen gar nicht mehr. Ja, nee, dann wird es ja nicht mehr interessant. Oder die piepen das alles weg. Ah, ja, nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um das Piepen, sondern es geht ja darum, um die Beleidigung der Jugendlichen gegenüber. Wobei das aber total blöde ist, weil die Leute wissen doch genau, was auf sie zukommt. Ja, aber bei manchen denkst du doch, die sind der Meinung, sie wären die absoluten Manche nehmen es ernst, der SDS. Ja. Ja, das ist auch, so eine Leute gehören ja ins Fernsehen, die quasi sich sehr ernst Offenbaren. Nehmen und gar keine Leistung. Die gehören genau, das ist Unterhaltung. Das ist auch das Konzept der Castings wahrscheinlich. Ja. Ja, da werden ja kaum Leute gezeigt, die gut sind, sondern immer nur die... Über die spricht man ja letztendlich auch, ne? Richtig. Weil es will ich über einen sprechen, der da... Der perfekt singt. Ja, da wird man sicherlich auch sagen, hast du den gesehen, wow, und der war doch nicht schlecht. Mhm. Aber willst du über jemanden sagen, der sich da hinstellt mit seiner Gitarre, da sein Lied runtertrellert, wo da... Ja, war jetzt halt die Sungen, ne, mit Gitarre. Ja. Ich habe die letzte Staffel nicht mehr geguckt. Ja, jetzt verlassen wir mal ganz kurz die Telemedien, das Fernsehen. Und gehen wir mal ins Internet. Ins Internet. Second Life. Sagt ihr was? Ja. Schon mal da gewesen? Nein, ich habe mein First Life hier noch. Ja, nee, Second Life ist ja so ein Internet-Leben. Richtig, quasi eine virtuelle Wohnwelt. Man lädt sich eine Software runter auf seinen Windows XP-Rechner und ich weiß gar nicht, ob das für Mac OS ist auch mit Software? Ja, ich habe es mal installiert. Also ich habe es installiert auf einem Rechner und der war ganz schön schwach auf der Brust, obwohl es ein recht aktuelles Modell war. Also da und dann ist alles halt so, also du lädst eine kleine Software runter und dann bist du in dieser 3D-Welt halt. du gehst dann also nicht über einen Browser, sondern über diese Software. Mhm. Ja, und da kann man sich da halt bewegen und kann mit Leuten chatten und so. Und ist, andere besuchen fahren. Ist halt wirklich ein virtuelles Leben. Ja, und die hatten ein Magazin veröffentlicht. Es wurde um Second Life einen großen Hype gemacht. Sämtliche Firmen sind in Second also Life reingegangen. Aber es ist nicht so richtig angelaufen. Selbst der Sexskandal bei Second Life hat irgendwie auch nicht, glaube ich, so für den Kick letztendlich gesorgt. Ja. Ja, und ja, das Second Life Magazin wurde eingestellt, weil der Verlag Insolvenz anmelden musste. Also ich glaube, Second Life läuft nicht so. Würde ich jetzt auch mal sehen. Und wer versucht es trotzdem? Google. Google, genau. Wie heißt es dort? Keine Ahnung. Der Google Name. 3D. Google 3D? Nee. Aber es virtually wird garantiert erfolgreicher. Virtually oder so bestimmt. Was Google anpackt, klappt auch. Ja, ich habe so ein paar Screenshots gesehen. Das ist so ein bisschen auf, naja, Wii-Grafik nur besser. Mhm. Ne? Und ich weiß gar nicht, da muss man auch Software runterladen, habe ich gesehen. Aber ich glaube, die gab es sogar auch für Mac. Warten wir es ab? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so jetzt so den Mehrwert hat. Also so ich kann mir nicht vorstellen, in so einer virtuellen Welt mitzuleben. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich eine Alternative zu Computerspielen. Haben die Leute zu viel Zeit. Nee, ob ich nun ein Computerspiel spiele oder halt mich so in so einer virtuellen Welt aufhalte. Ja, ich glaube, da ist Letzteres bestimmt. Meinst du? Besser. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Ja, ist auch nicht so mein Thema. Nein, ja. Ja. Das zu den virtuellen Welten. Eine Sache hat Leo mir gestern, nee Quatsch, heute, vorhin erzählt. Und zwar hat er mir erzählt, dass Don Röschen totaler Quatsch ist. Ach so? Ja, er hat mir gesagt. Julia lächelt. Ich weiß gar nicht, ob Julia das mitgekriegt hat. Er hat mir gesagt, du Papa, es kann gar nicht sein, dass man 100 Jahre schläft und dann wieder aufwacht und. Die Wahrheit über die Märchen. Ja. Und da dachte ich so, danke Leo, jetzt hast du mir einen Tag versaut. Hm. Jetzt ist mein Weltbild zerstört. Jetzt ist mein Weltbild zerstört, genau. Was also an euch Mama da draußen mit Don Röschen ist totaler Quatsch. Ja. Das hat sogar ein vierjähriges Kind schon begriffen, dass das überhaupt nicht sein kann. Ja, glaub nicht immer alles, was die Gebrüder Grimm erzählen. Wie du ihm die Geschichte von Don Röschen erzählt hast. Ich habe sie ihm gar nicht erzählt. Dafür ist Julia verantwortlich für Märchen. Ich lese ihm die Marvel-Comics vor. Hm. Wenn Julia nicht da ist, genau. Also dann gibt es keine Märchen. Ja, dann ist nichts mit Märchen. Apropos Leo, ne? Der hat ja seinen großen Tag, hatten wir schon erwähnt. Ja, der hat Geburtstag. Richtig. Wie alt ist er? Jetzt ist er 5. Genau, das heißt, die Schule beginnt bald. Nein. Noch ein Jahr? Ja, noch ein Jahr. Ich find's blöd. Wieso? Ich find's gut. Ja, aber dass er mit 5 zur Schule geht, ist doch nicht gut. Der mit 6 geht das. Das ist gut, mit 6 ist in Ordnung. Das ist gut. Naja, so schnell ändert man seine Meinung. Ja. Siehst du, man muss sich das mal erklären. Hals, wa? Ja. Nee, weil ich es erstmal begriffen habe. Ja. Ja, das ist doch schön. Genau. Schule ist schön. Schule macht Spaß. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Ich auch. Aber nicht weiter sagen. Ja. Naja. Wenn ihr uns noch was sagen wollt. Genau. Dann haben wir jetzt was. Wenn ihr uns mal eure Meinung geigen wollt, dann geigt sie an. Per E-Mail an blog@juber.de oder nutzt das Kontaktformular bzw. die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Oder ruft uns an unter Berlin 030 202 36803. Und da haben wir gleich noch einen Hinweis auf die Kommentare. Da haben wir nämlich eine Anfrage bekommen, warum die Webseiten-Links der Kommentatoren nicht mehr angezeigt werden. Ja, und da hat genau der Richtige gefragt. Also René, erklär jetzt. Ich habe leider die Anfrage nicht gelesen. Du hattest mir nur die Antwort an denjenigen weitergeschickt. Ja, und zwar ist ja beim Kommentieren die Möglichkeit, seine Internetadresse dort zu hinterlegen. Der Kreis schließt sich jetzt zu unserem Anfangsthema, als Julia mit ihrem Handy hier reinkam. Genau. Und es gibt nämlich Leute, die haben mitbekommen, dass uns ein paar Besucher täglich auf der Seite besuchen und wollen natürlich auch mal vom Kuchen abhaben und schreiben dann eben Kommentare, die durchaus zum Thema passen. Die zum Thema passen, wo aber sowohl der Autor als auch die Internetadresse in der Absicht hinterlegt werden, sich da ein bisschen zu positionieren, auch bei Google sicherlich, ja. Genau, wenn man also, verlinkt wird, normalerweise. Richtig. Ne? Und es gibt da ein paar Hobby-SEOs, so Suchmaschinenoptimierer, mhm, die halt sowas auch anraten, die sagen, hier, schreib einfach in Blogs Kommentare, dann nimmst du als Name des Autors, der du dann für diesen Kommentar bist, einfach ein Keyword, mhm, und so ein Schlagwort, wo du in der Suchmaschine besser dastehen willst. Ja, und die glauben das halt und machen das dann auch. Genau. Und weil wir uns nicht als Plattform für irgendwelche kostenfreie Werbung hinstellen wollen, ne? Wenn ihr Werbung machen wollt bei uns, könnt ihr das gerne tun, ruft uns an. Dann gebt ihr uns quasi einen kleinen finanziellen Obolus, ja, den wir dann an unsere Zuhörer weiterleiten in irgendeiner Form. Wie zum Beispiel jetzt die unsere Party, die wir feiern werden. Ach ja. Die ist zum Teil ja auch durch Werbeeinnahmen finanziert. Natürlich. Ne? Also die Location ist auf jeden Fall bezahlt. Ja. Und dann könnt ihr es gerne machen. Dann könnt ihr gerne Werbung machen. Dann nennen wir euren Namen auch hier und werden uns auch in der Sendung dafür bedanken. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Wir können ja trotzdem, wir könnten ja für einen Produktnamen hier nennen und können sagen, das Produkt ist aber trotzdem nicht so unser Ding. Kann man auch sagen. Aber wir wollen es ja nicht zu weit. Ja, auf jeden Fall, das ist der Hintergrund, ne? Wir wollen nicht, dass jemand die Kommentarfunktion benutzt, um für sich selber Werbung zu machen. Ihr könnt gerne sinnvolle Kommentare abgeben, wenn ihr sinnvolle Informationen als Unternehmen oder Betreiber eines anderen Projekts zu dem Thema habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben und wir schauen uns das an und wenn das auf eine Erweiterung unseres Beitrages dann darstellt. Dann verlinken wir das so. Ja, jetzt. Natürlich. Wir hatten den Fall auch schon bei der Typ, der ging es um, der uns da auch mal geschrieben hat. Das haben wir auch im Auto, in dem Podcast, wo wir in dem Auto unterwegs waren, hatten wir auch darüber gesprochen. Es ging um. Ah, ja, jetzt. Um was ging es denn? Es war so ein Aufregerthema wieder. Da hatte einer von uns einen Beitrag geschrieben. Es ging um die Nachnamengeschichte. Genau, es ging um diese, den Beitrag, wo die das Unternehmen mit Hitler-Werbung macht. Ach, das, ja. Genau. Und da war ja einer, der hatte halt auch einen Kommentar und hatte sich da auch verlinkt und hatte eine ZIP-Datei verlinkt zum Runterladen. Mhm. Das ist ja schon mal was, was wir gar nicht akzeptieren, ne? Weil wir wissen nicht, was in der Datei drin ist. Und da kann man sich den Podcast nochmal anhören, den entsprechenden, wo es darum ging. Ja, letztendlich haben wir in der Sendung das ausdiskutiert, haben auch die Informationen weitergegeben, wie man mit dieser Person Kontakt aufnehmen kann, die eben Betroffenen, mhm, nicht, dass er seinen Frust im Maximum-Kabinett fällt mir da jetzt gerade. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, nee. Ja, ihr seht schon, man kann auch über das Thema lachen. Ja, eben. Man muss ihn allzu ernst nehmen. Richtig. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind da offen, schreibt uns einfach, aber hier, soweit wir merken, dass da irgendjemand versucht, auf unserer Plattform nicht mit uns. Sich irgendwelche Vorteile verschaffen zu wollen oder hintenrum irgendwas, dann nicht mit uns. Nee, das okay. Mögen wir überhaupt nicht. Ja. So, René, die Süßigkeiten sind alle. Ja. Das ist ein schlechtes Zeichen. Weil die Kassette ist auch zu Ende. Ja, dann müssen wir langsam aufhören. Aber ich könnte eigentlich noch Stunden weiter quatschen. Ich merke schon, du hast so Quasselwasser. Die femininen Gene heute kommen bei dir zur Geltung. Nee, mit mir hat heute den ganzen Tag noch keiner gesprochen. Ach so. Oh, Julia guckt ganz böse. Ja, nee, ich werde jetzt mit Julia noch eine Sendung machen. Ja, ich bin schon fast im Überlegen, ob wir auf eine Stunde ausweiten sollten. Nein, wir schon. Nein, wir kommen nur alle zwei Wochen, wir könnten es uns eigentlich erlauben. Ich werde mal ins Fernsehen schreiben, ob sie dir eine eigene Talkshow geben. Nee, ich will ja nichts mit Gesicht haben, ich will ja auch ohne Gesicht haben. Man kann ja, muss sich ja nicht sehen. Stimmt. Ja, kann ja ein Aquarium sein. Okay, aber der Stefan will, dass wir zum Ende kommen, wir sind jetzt schon über die halbe Stunde hinweg. Wir haben schon überzogen, ja. Herr Gottschalk. Und dann, ja, lass uns einfach Schluss machen und wir quatschen dann off the air weiter. Genau, wir quatschen jetzt privat noch weiter. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei wart, dass ihr die Sendung runtergeladen habt. Die 53. Und Folge. Wir hören uns zur 54. Folge. In 14 Tagen. Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel.